Die Honorarabrechnung habe ich dabei, das können wir dann danach machen. Aber das Geld nicht dabei, müssen wir überweisen oder wann alles das Geld. Sollen wir die Fenster offen lassen oder ist es zu laut? Hm? Genau deswegen will ich auch. Ja, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Der heutige Vortrag findet statt innerhalb der Reihe Kritik der Arbeit. In der Reihe soll es darum gehen, verschiedene kritische Perspektiven auf die Arbeit zu entwickeln, insbesondere in ihrer kapitalistischen Form der Lohnarbeit. Die Reihe wird organisiert von RIA an der HU und LAIS an der FU. Beide Gruppen sind offen für Interessierte und ihr könnt auch gerne nach der Veranstaltung ansprechen, wenn ihr mehr über uns erfahren möchtet. Kritik der Arbeit, das beinhaltet für uns auch die praktische Auseinandersetzung, weshalb wir insbesondere nochmal auf den Streik von TV Stutt hinweisen möchten, die an den Berliner Hochschulen für einen besseren Tarifvertrag streiken. Die studentischen Beschäftigten können auch die Unterstützung der Studierenden sehr gut gebrauchen, indem ihr euch an den laufenden Protesten anschließt oder euch zum Beispiel über Veranstaltungsausfälle oder nicht auffindende Literatur in der Bib beschwert. Dafür gibt es sogar ein Formular unter der Adresse, die ich hier mal in die Tafel geschrieben habe, TV Stutt Berlin. Und nun wird Bafta Sabo in die materialistische Rassismuskritik einführen. Bafta, ganz herzlichen Dank, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Bafta Sabo ist Teamerin der Kapitallesekreise an der Luxemburg-Stiftung und arbeitet im Verhältnis von Marxismus und Antirassismus. Sie ist politisch aktiv, unter anderem im Vorstand der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Im Vortrag vertritt Bafta die These, dass Rassismus materiell in die kapitalistische Produktionsweise eingeschrieben ist und damit auch in die Klassengesellschaft und die Arbeit im Kapitalismus. Bafta wird jetzt so eine knappe Stunde reden und danach gibt es die Möglichkeit der Diskussion. Da können wir dann kontinuierlich Fragen stellen. Genau, der Beamer hat jetzt wieder erwartet, nicht funktioniert, deswegen sein, dass es zwischendrin für euch ein bisschen schwer ist mitzukommen. Das heißt, wenn ich zu schnell rede, dann habe ich manchmal Unterbereinen. Genau, wie die meisten von euch vielleicht wissen, wird Rassismus, also sowohl im bürgerlichen Mehrheitsdiskurs als auch in vielen linken Kontexten, in erster Linie als ein Bewusstseinsproblem begriffen. Also sowas wie ein falscher Vorurteil oder ein Diskurs, der in erster Linie über Sprache vermittelt wird und oder irgendwie als Ungleichwertigkeitsideologie oder so. Und das impliziert dann ja auch, dass Antirassismus bedeutet, dass man Rassismus in erster Linie im Bewusstsein dekonstruieren muss. Dem entgegen würde ich gerne einen materialistischen Rassismusbegriff vorstellen, also einen, der eben den Zusammenhang von Rassismus und Klassengesellschaft betonen will und Rassismus auch in seiner materiellen Dimension aufzeigen will. Und das Argument ist dann eben in der Konsequenz, dass es nicht ausreicht, irgendwie rassistische Vorurteile zu dekonstruieren oder so, sondern im Idealfall kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse in der Klassengesellschaft auch. Genau, ich kann jetzt in meinem Vortrag und also nicht zu tief in so verschiedene Kontroversen und Debatten eingehen, die es innerhalb der materialistischen Rassismuskritik gibt. Also es gibt so ein paar Diskussionen dazu und es gibt auch interne Diskussionen darüber, welche Methode jetzt am besten ist und so weiter. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen, sondern es ist jetzt erstmal eine Einführung in die Methode, um so ungefähr den Gegenstand zu beleuchten. Genau. Genau, was ich jetzt erstmal mache, ist zu erklären, was ich unter Materialismus verstehe. Und dann führe ich ein in den Rassismusbegriff, den ich habe. Das heißt, einmal vergleichend durch Kolonialrassismus und dann dem Rassismus gegen MigrantInnen, den es in Deutschland gibt. Und genau, dann zeige ich so ein bisschen auch, was die Parallelen und Unterschiede sind, aber und, also inwiefern man von verschiedenen Rassismen sprechen kann, die man anhand der Produktionsverhältnisse eben analysieren kann. Genau, und dann, was das eben für Implikationen für den Antirassismus konkret hat. Also, wie viele vielleicht wissen, ich wiederhole es trotzdem nochmal, Marx bezog sich mit seinem Materialismus sehr kritisch auf Hegel im deutschen Idealismus und hat das eben vom Kopf auf die Füße gestellt. Das heißt, es ist nicht die Idee oder ein Weltgeist oder wahrscheinlich in erster Linie Ideen, die bestimmt ist für das Weltgeschehen, sondern die materiellen Verhältnisse, unter denen Menschen eben ihr Leben und die Produktion und Reproduktion ihres Lebens organisieren. Das heißt, dass das Weltgeschehen nicht bestimmt ist über verschiedene Vorstellungen, die Menschen über die Welt haben, sondern die Art, wie die Menschen in der Welt tätig sind. Der neu formulierte Materialismus von Marx grenzt sich auch nochmal dem von Ludwig Feuerbach ab. Dadurch, dass es das, was Marx kritisiert, ist, dass es eben eine kontemplative Haltung ist. Das heißt, er sitzt so ein bisschen außerhalb und schaut sich das an. Und der marxische Materialismus ist eben, also verhält sich politisch zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, die analysiert werden. Genau, was Marx unter Materialismus versteht, hat er anhand des Basisüberbauschemas sehr vereinfacht dargestellt. Ich lese das Zitat mal vor. Die Gesamtheit der Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welche bestimmte politische Bewusstseinsformen entsprechen. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Genau. Der Begriff der Produktionsverhältnisse sollte man nicht zu ökonomistisch verstehen, das würde ich hier nochmal einwerfen, sondern einerseits ist natürlich damit gemeint, wie die Besitzverhältnisse in der Gesellschaft organisiert sind, aber auch alle Verhältnisse, die ermöglichen, dass Menschen ihre Produktion überhaupt organisieren können. Das heißt, es ist nochmal ein erweiterter Ökonomiebegriff, der sehr viele gesellschaftliche Bereiche auch nochmal mit einfasst. Genau. Das heißt, dass eine marxistische Kritik an kapitalistischen Gesellschaftsformationen sich nicht nur auf die Form bezieht, in der die unmittelbare Produktion passiert, sondern auch die Gesamtheit der gesellschaftlichen Bedingungen, die diese Form der Produktion überhaupt erst ermöglichen. Genau. Nochmal zu Marx' Ideologiebegriff. In der deutschen Ideologie wird die Metapher der Kamera obscura verwendet. Das heißt, es geht darum, so eine bestimmte Verkehrung deutlich zu machen, also Ideologie nicht nur als rein falsches Bewusstsein, sondern eine Verkehrung der wirklichen Verhältnisse. Also Marx' Religionskritik formuliert er ja sozusagen Religion, und das kann man auch stellvertretend für andere Ideologien übertragen, dass dieser Staat, diese Sozietät produziert eine Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt ist. Also diese Idee, und das sehen wir dann auch später, wenn Marx den Fetischbegriff einführt, dass es nicht nur ein falsches Bewusstsein ist, sondern eine reale gesellschaftliche Praxis, auf die sich dieses Bewusstsein bezieht. Und die nicht einfach verschwinden dadurch, dass wir wissen, dass das falsch ist, sondern dazu müssten sich die materiellen Verhältnisse in der Gesellschaft ändern. Genau. Zusammenfassend kann man vielleicht nochmal dazu sagen, dass die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber eben nicht aus freien Stücken, sondern und auch nicht unter selbstgewählten Umständen, sondern unter vorgegebenen, gegebenen, überlieferten Umständen. Genau. Der Marxische Materialismus nimmt damit so die Perspektive der Historizität an, also gesellschaftliche Phänomene in ihren historischen Kontext einzuordnen. Das heißt, dass gesellschaftliche Phänomene, die wir analysieren, gleichzeitig eben auch veränderbar sind, weil sie dadurch deessentialisiert werden. Warum das wichtig ist, ist, glaube ich, klar, weil die sozusagen Fehler in der Analyse auch zu Fehlern in der konkreten politischen Praxis beitragen. Wenn wir sozusagen einen falschen Rassismusbegriff zum Beispiel haben, dann hat das eben auch direkte Konsequenzen dafür, wie wir gegen Rassismus vorgehen. Genau, jetzt zum konkreten Inhalt. Die meisten Rassismusbegriffe sehen ja Rassismus als etwas, was es schon immer gegeben hat, in allen Kulturen der Welt und auch immer schon, also sozusagen so eine quasi natürliche Reaktion auf das Fremde. Man weiß es einfach nicht besser, man weiß nicht, wie die Fremden drauf sind, und daraus entsteht eben Rassismus. Das ist eine ahistorische Annahme, und deswegen umgekehrt eine marxistische Kritik behauptet, dass zum Beispiel koloniale Gewalt nicht primär aus so Negativbildern über die sogenannten anderen erklärt werden kann. Und deswegen müssen wir gucken, okay, was sind die Ursachen für diese Gewalt. Die kapitalistische Produktionsweise ist ihrem Wesen nach ja expansiv. Das heißt, es geht darum, den Wirkraum möglichst zu vergrößern, das staatliche Herrschaftsgebiet auszuweiten, mehr Ressourcen und mehr Arbeitskräfte zu generieren. Und das führt eben auch dazu, dass die europäischen Metropolen vor 500 Jahren angefangen haben, die Länder des globalen Südens zu kolonisieren, um dort eben natürliche Ressourcen und Arbeitskräfte zu generieren. Diesen historischen Zusammenhang beschreibt Marx auch im Kapitel zur ursprünglichen Akkumulation und Kapital. Damit ist eben gemeint die Phase, in der das allererste Kapital angehäuft wurde, das im Gegensatz zu der Idee von bürgerlichen Ökonomen eben nicht war, dass die ersten Kapitalisten besonders sparsam waren und sich das irgendwie angespart haben, sondern es hatte mit gewaltsamer Enteignung zu tun. Und dabei war eben ein entscheidender Faktor das Kolonialsystem. Also in den Amerikas ganz konkret hat das brutale Vorgehen der Eroberer und die mitgebrachten Krankheiten aus Europa zu einem sehr großen Bevölkerungssterben geführt, was einen sehr großen Arbeitskräftemangel ausgelöst hat, was eben erfordert hat, dass man dann Menschen auch von der westafrikanischen Küste eben versklavt und verschleppt hat und damit eben gewaltsam zu unfreier Arbeit gezwungen hat, die dort dann in den Amerikas eben auch Plantagen versklavt arbeiten mussten, um natürliche Ressourcen zu gewinnen und Waren zu produzieren, die dann in den europäischen Metropolen weiter bearbeitet bzw. verkauft wurden. Das heißt, an dieser Stelle können wir erstmal festhalten, dass hinter der Kolonisierung des globalen Südens nicht in erster Linie eine Ungleichheitsideologie stand, sondern eben materielle Interessen. Hier erstmal ein kleiner Exkurs zur marxischen Arbeitswerttheorie. Also der Wert von Waren, die kapitalistisch produziert werden, wird bemessen durch die durchschnittliche Arbeitszeit, die in diese Waren mit einfließt. Und was die kapitalistische Produktionsweise eben von anderen Produktionsweisen unterscheidet, ist, dass die Arbeit, also die Arbeiter, die Arbeitskraftbesitzer, als im doppelten Sinne als frei gelten. Also sie sind einmal frei von Produktionsmitteln, das heißt, sie sind gezwungen, ihre Arbeitskraft auf dem Markt irgendwie eine Ware zu verkaufen, und sie sind aber auch so frei, dass sie frei über ihre Arbeitskraft verfügen können, das heißt, sie sind überhaupt erst in der Lage, ihre Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen. Die Kapitalisten, die sozusagen Kapitalbesitzer, die kaufen auf dem Markt die wahre Arbeitskraft, das heißt, wenn sie ArbeiterInnen einstellen, und der Lohn, den sie ausbezahlt bekommen, ist nicht das Äquivalent zu dem Wert, den sie an dem Tag produziert werden, sondern sie bekommen gerade mal genug, um ihre alltägliche Reproduktion zu gewährleisten, beziehungsweise die ihrer Familie auch noch. Und je nach historischem Stand können eben auch kulturelle Aspekte dazu kommen. Also es gab mal eine Periode, in der Lohn sozusagen nur das bloße Überleben war, und durch Arbeitskämpfe kommt eben noch so ein weiteres Moment hinzu, dass eben auch die kulturelle Reproduktion zugestanden wird. Der Rest des Werts, der an dem Tag aber produziert wird, der sozusagen über diese natürlich, also über die eigene Reproduktion des Arbeiters hinausgeht, die behalten die Kapitalisten sozusagen ein. Und das ist eben diese Zeit, in der der Mehrwert, sogenannte Mehrwert, produziert wird. Genau, also der Tausch von Kapital und Arbeit, also der Kauf von Arbeitskraft auf dem Markt, ist kein gleicher Tausch, weil Arbeiter eben nicht den ganzen Tag ausbezahlt bekommen, sondern genau, lediglich einen Lohn. Das bedeutet eben auch, dass diese Ideen von Freiheit und Gleichheit nur auf dem Markt gelten. Also auf dem Markt sind die Menschen frei, irgendwie ihre Arbeitskraft zu verkaufen, und sie begegnen sich als Gleiche. Das heißt, der Austausch findet schon zwischen Gleichen statt. Aber wenn wir in die Produktion schauen, dann sehen wir, das ist kein gleicher Tausch, sondern da bekommt jemand einen Lohn ausbezahlt und leistet aber sozusagen darüber hinaus eigentlich, also produziert Arbeit, also leistet Arbeit, die über diesen Wert hinausgeht. Genau, und darauf aufbauend hat Peter Schmidt-Egner in seinem Text Wertgesetz und Rassismus eben formuliert, wie daraus eben Rassentheorien und der Kolonialrassismus eben entstehen. Das heißt, also er argumentiert so ein bisschen, dass das dass aus dem Marxischen Wertgesetz Rassismus als notwendige Bewusstseinsform der bürgerlichen Gesellschaft abgeleitet werden kann, und erklärt so ein bisschen, warum genau Rassismus notwendig im Kapitalismus existieren muss. Und die Ausgangsbedingung dafür ist die Differenz zwischen den Lebens- und Arbeitsbedingungen, die in der Kolonie herrschen und die in der europäischen Metropole herrschen. Und diese Differenz, die in den Lebens- und Arbeitsbedingungen entsteht, ist überhaupt erst die Differenz, die es möglich macht, dass Rassismus entstehen kann. Genau, also die Scheinhaftigkeit der Menschenrechte, die ich gerade schon angesprochen hatte, Freiheit und Gleichheit, die für die Arbeiter in der europäischen Metropole scheinhaft existieren, existiert in der Kolonie nicht. Also der Kolonisierte hat sozusagen nicht mal die Illusion von Freiheit und Gleichheit. In der Kolonie herrscht ein offenes Ausbeutungs- und ein offenes Gewaltverhältnis, das sich vom Herrschaftsverhältnis in der Metropole unterscheidet. Dieses offene Gewaltverhältnis bedeutet eben auch eine andere rechtliche Situation der Kolonisierten als die der Arbeiter in der Metropole. Weil Kolonisierte eben nicht als frei Austauschende auf dem Markt teilnehmen können, weil sie eben nicht als freie bürgerliche Subjekte gelten, können sie umgekehrt auch nicht als freie bürgerliche Subjekte gelten, weil diese Gleichheit und dieser freie Austausch auf dem Markt, dieses freie Konsumieren ist eben auch das, was einen als bürgerliches Subjekt überhaupt erst qualifiziert. Also das ist sozusagen der Bezugsrahmen der bürgerlichen Gesellschaft, wie definiert wird. Und genau, also Teil der bürgerlichen Subjektivität ist die Teilnahme am Markt und die, also dass man als frei Austauschende eben agieren kann. In der Metropole hat sich ja durch Klassen- und Arbeitskämpfe so ein Normalarbeitstag von 8 Stunden durchgesetzt, das heißt diese 40-Stunden-Woche, die wir alle kennen. In der Kolonie hat es das eben nicht gegeben. Das heißt, die Kolonisierten waren gezwungen, ihren Arbeitstag über das historische Niveau hinaus zu verlängern. Also während die Arbeiter in der Metropole eben diesen 8-Stunden-Arbeitstag dann hatten, waren die Kolonisierten eben gezwungen, immer noch 16-Stunden-Arbeitstage zu leisten, die man eigentlich nur aus dem Beginn der kapitalistischen Produktion kennt. Das heißt, sie verkaufen ihre Arbeit eigentlich unter Wert, weil sie ja viel mehr arbeiten, und werden damit sozusagen in dem bürgerlichen Sinne minderwertig. Und genau diese Differenz ist auch wieder sozusagen diese Entstehungsbedingung des Rassismus. Also das ist die erste Differenz, diese zwischen den Arbeitsbedingungen der Metropole, die sozusagen so ein gewisses historisches Niveau erkannt haben, und dem in der Kolonie, in dem das eben nicht existiert hat. Darüber hinaus wird der Arbeitslohn des Kolonisierten ja nur in Lebensmitteln ausbezahlt, also nicht in Geld, was ja auch nochmal so ein anderes Freiheitsmoment ist. Das heißt, dass die kulturelle Reproduktion, die ich gerade schon angesprochen hatte, die Arbeiter der Kolonie auch durch Arbeitskämpfe irgendwie sich angeeignet haben, auch für den Kolonisierten nicht gilt. Das heißt, Kolonisierten sind eigentlich auf ihre physische Reproduktion reduziert. Also sie bekommen gerade mal genug zu essen oder gerade mal genug Lebensmittel, damit sie überleben können. Aber was darüber hinausgeht, was irgendwie Kultur angeht, das ist alles nicht möglich. Das heißt, und dazu kommt, dass beim Kolonisierungsprozess ja alle präexistierenden sozialen und politischen Verhältnisse und Institutionen, die in den Kolonien vorher existiert haben, also bevor sie Kolonien waren, zerstört wurden. Das heißt, im doppelten Sinne gelten die Kolonisierten hier auch wieder als kulturlos, also innerhalb des Bezugsraums der bürgerlichen Gesellschaft gelten sie hier wieder als kulturlos. Das heißt, in der bürgerlichen Gesellschaft, wo Subjektivität und Menschsein über diese Abgrenzung von der Natur bestimmt wird, also diese Differenz von Natur und Kultur und diese Idee davon, dass der Mensch ein Mensch ist, weil er über die Natur hinausgeht, weil er eben Kulturmensch ist, führt eben dazu, dass der Kolonisierte in diesem Sinne abgegrenzt wird als ein rein natürliches Wesen, als so ein quasi tierisches Wesen. Eben genau durch diese Reduktion auf das Physische, eben dadurch, dass ihnen Kultur eigentlich auch verwehrt wird. Dazu muss vielleicht nochmal gesagt werden, dass in der europäischen Metropole so 16-Stunden Arbeitstage und so weiter und sehr unmenschliche Arbeitsbedingungen auch existiert haben. Aber sie waren eben Ausgangspunkte für Arbeitskämpfe, die bessere Arbeitsbedingungen erkämpft haben. Der Bezugsrahmen der Kolonie ist aber eine andere. Das heißt, der antikoloniale Widerstand hat sich nicht in erster Linie auf die Arbeitsbedingungen bezogen und hat auch nicht versucht, irgendwie, keine Ahnung, weniger Arbeitszeit und höhere Löhne zu erkämpfen, sondern hat in erster Linie das koloniale Gewaltverhältnis angegriffen, weil in der Kolonie eben Arbeits- und Gewaltverhältnis eben in eins zusammenfällt. Und also das spricht Franz Fanon zum Beispiel auch an die Verdammten dieser Erde an, wenn er anmerkt, dass der antikoloniale Kampf aber den sozialen Kampf nicht ersetzen darf, dann ist genau diese Differenz gemeint, dass in der Kolonie eben es so wirkt, als ob das koloniale Gewaltverhältnis das einzige Gewaltverhältnis ist und da nicht zum Beispiel auch ein kapitalistisches Ausbeutungsverhältnis dazu kommt. Genau. Das ist eben genau die Differenz, von der ich eben gesprochen habe. Also die rassistische Unterscheidung, zu der wir gleich noch kommen, also hier sprechen wir erstmal von einer materiellen Differenz, also Rassenkonstruktion kommt hier noch nicht, aber das können wir vielleicht an dieser Stelle auch schon festhalten, dass es hier auch wieder sozusagen, dass die Unterschiede nicht einfach nur ein Irrtum sind, sondern dass es Unterschiede sind, die materiell existieren und auch materiell reproduziert werden. Genau. Also, ist es vielleicht auch noch wichtig, mit einzubeziehen, inwiefern Rassismus als Herrschaftsinstrument gewirkt hat. Also die ideologische Lenkung genau dieser materiellen Differenz hat natürlich auch dazu beigetragen, dass Herrschaft stabilisiert werden konnte und dadurch, dass auch in der Kolonie diese Differenz zwischen AfrikanerInnen und EuropäerInnen reproduziert werden konnte, konnten ihnen eben auch Fähigkeiten unterstellt werden, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie besonders körperlich belastbar sind oder dass sie weniger intelligent sind, um ihnen einen Platz in der Produktion zuzuweisen und damit auch eine soziale Welt zu generieren, in der allen Menschen eine Position eben in der sozialen Reproduktion zugewiesen werden kann. Das heißt, wenn sozusagen Rassismus als Ideologie eigentlich erst im Nachhinein herangezogen wird, um diese Ungleichheitsverhältnisse zu rationalisieren und zu rechtfertigen, dann müssen ja außerökonomische Faktoren als Erklärung für diese Differenz herangezogen werden. Also im Fall des Kolonialrassismus sind es dann eben die offensichtlichsten Unterschiede, die als Marker der Erklärung dienen. Die Hautfarbe und die körperliche Beschaffenheit erscheinen als die Differenz, die sozial belebt und bestätigt wird. Das bietet außerdem eine weitere Möglichkeit einer ideologischen Verklärung, nämlich durch die christliche Farbsymbolik, den Manichäismus, also in der Weiß als das Gute, Göttliche, Unschuldige gilt und Schwarz eben als das Böse und Teuflische und Sündige. Und diese Eigenschaften können dann eben projiziert werden. Dadurch geht eben diese Differenzierung über die Sphäre des Ökonomischen hinaus und kommt dann eben auf so einer ideologischen, kulturellen Ebene an. Und das kann man auch empirisch nachverfolgen, indem zum Beispiel die rechtliche Situation von freien AfroamerikanerInnen früher zu Zeiten der Sklaverei, denen explizit nachgesagt, also die auch zwanghaft nochmal in die Sklaverei getrieben wurden und denen auch nahegelegt wurde, zurück in die Sklaverei zu kehren. Das heißt, aus der Hautfarbe wurde sozusagen ein soziales Zeichen gemacht, das die Minderwertigkeit signalisieren sollte, unabhängig von dem tatsächlichen sozialen Status. Das heißt, dass sozusagen die Rassifizierung keine Klassenposition im eigentlichen Sinne ist, weil aus ihr eben kein direkter ökonomischer Status abgeleitet werden kann. Aber sie markiert schon auch, markiert und organisiert Menschen schon auch in Bezug auf Produktionsverhältnisse. Und ähnlich wie beim Fetisch kann man sich den Prozess der Rassifizierung eben genauso vorstellen. Also die Differenz zwischen Weiß und Schwarz und die Konstruktion von Rasse als von Menschen geschaffene Kategorie erscheint als natürliche Differenz und nicht als etwas, was von Menschen gemacht und alltäglich reproduziert wird. Auch die, also Afrikanerin zu sein bzw. dunkle Haut zu haben, musste eben nicht konkret bedeuten, versklavt zu sein oder unfreie Arbeit zu verrichten, aber weil umgekehrt alle Versklavten eben Afrikanerinnen waren oder dunkle Haut hatten, erschien es sozusagen als die natürliche Differenz, die man alltäglich mitbekommt und alltäglich lebt. Und so werden diese Kategorien schwarz und weiß relational zueinander wirksam. Und die Konstruktion von Rassen war dann eine Konstruktion von Hautfarbe als Bedeutungsträger. In der Hautfarbe wird ein soziales Verhältnis verdinglicht. Und da darf man eben nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es eigentlich um Hautfarbe geht. Genau. Die materielle Differenz ist dann eben auch konstitutiv für dieses psychologische Moment. Das heißt, europäische Arbeiter und Kleinbürger bedienen sich eben aus Angst vor sozialer Deklassierung, die in der bürgerlichen Gesellschaft ja allgegenwärtig ist, rassistischen Ideologien, weil das Einzige, was sie so vermeintlich davon abhält, in die untersten Stufe der Klassengesellschaft abzusinken, ist, dass es immer noch mal Menschen gibt, die unter ihnen in dieser Stufe sind. Das heißt, sie haben so eine Art objektives Interesse an der Aufrechterhaltung dieser Rassenschranke. Genau. Das heißt, und wozu das auch nochmal führt, ist, dass durch diese Art von Dehumanisierung Gefühle wie Empathie außer Kraft gesetzt werden und so ein Konkurrenzverhältnis und Vorteilsnahme und Ausbeutung eben begünstigt werden. Er entsolidarisiert eben auch Menschen und er entsolidarisiert zum Beispiel auch die unterschiedlichen Fraktionen von der Arbeiterinnenklasse dadurch, dass einige von ihnen, nennen wir es mal, relative Privilegien erhalten im Vergleich zu den anderen. Also diese Differenz zwischen Ausbeutung und Überausbeutung ist eigentlich das, was konstitutiv ist für den Rassismus. Genau, neben diesem rationalen Aspekt, also sozusagen diesem objektiven Interesse an der Aufrechterhaltung von Rassismus, gibt es eben auch diesen irrationalen, dieses irrationale Hassmoment. Also dass dadurch, dass Rassismus eben als Rationalisierung von Gewaltverhältnissen herangezogen wird, indem kolonisiert eben das Menschsein abgesprochen wird, kann er eben auch in einen irrationalen Hass umschlagen, der über rationale Erwägungen total hinausgeht. Ich finde, das kann man ganz gut an dem Genozid der Herero und Nama am deutschen Kolonialismus beurteilen, wenn man sich die Diskussion anguckt, die zwischen Lothar von Trotha, das war damals der General, der militärische Oberbefehlshaber, und Theodor Leutwein, das war sein Vorgänger, wenn man sich die Diskussion zwischen den beiden anguckt. Leutwein war sozusagen der Meinung, dass man die Kolonisierten auch noch behalten kann, damit sie als Viehzüchter und weiter Arbeitskräfte gelten können. Und Trotha war aber sozusagen so eine Art Rassenwahn und hat also diese rationalen Erwägungen, die können wir noch als Arbeitskräfte behalten, nicht gelten lassen. Und dass es am Ende, also 1904 eben zu diesem Völkermord gekommen ist, zeigt eben, dass es bei Rassismus eben genau diese, also dass sich genau eben zwischen diesem, also dass es da so eine Dialektik gibt zwischen Ausbeutung und Vernichtung. Also dass es einerseits immer wieder diese Nützlichkeit zentral ist, die Ausbeutbarkeit als Arbeitskräfte, und andererseits aber, indem nämlich dieses psychologische Moment hinzukommt, eben auch einen Hass umschlagen kann und dann ist Ausbeutbarkeit kein Faktor mehr. Genau. Parallel dazu kann man sich auch nochmal den Rassismus gegen Migranten in Deutschland anschauen, da gibt es einige Parallelen. Etienne Balibar schreibt in seinem Text, gibt es einen Neorassismus von 1988, das ist der biologistische Rassismus, der sich auf Rassen bezieht, mittlerweile mit einem Neorassismus gewichen ist, in dem nicht mehr Rassenhierarchien betont werden, sondern Differenzen zwischen verschiedenen Kulturen. Und das ist, also, dass die Kategorie der Einwanderung die Kategorie der Rasse ersetzt hat. Und dass das unter anderem eine Reaktion auf den Antirassismus des 20. Jahrhunderts war, der eben die Existenz von biologischen Rassen also widerlegt hat. Genau, und ich würde sagen, dass es also dass diese Verschiebung, dass diese begriffliche, diskursive Verschiebung, dieser neue Rassismus ohne Rassen nicht einfach nur der alte Rassismus ist, der sich in neuen Begriffen ausdrückt, sondern dass es ein eigenständiger neuer Rassismus ist. Genau. Also, angeschlossen an den vorhergegangenen Teil, in dem wir davon ausgehen, dass Rassismus erst wirksam werden kann, wenn Menschen in ein soziales Verhältnis gesetzt wurden, also im Fall des Kolonialrassismus eben durch den Kolonialismus und die Einbeziehung in den kapitalistischen Weltmarkt, müssen wir uns hier anschauen, was sozusagen die Veränderungen an dem gesellschaftlichen Verhältnis waren, die den neuen Rassismus überhaupt erst hervorbringen können. Genau, also die gesellschaftliche Zusammensetzung der meisten westeuropäischen Staaten hat sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark verändert. In Deutschland vor allem, weil durch einen erheblichen Arbeitskräftemangel staatlich ArbeitsmigrantInnen angeworben wurden. Genau, also der Zweite Weltkrieg, der Neuaufbau der Bundeswehr, die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland und der Aussprung der Konsumtion haben zu Beginn der 50er zu einem sehr großen Arbeitskräftemangel geführt, den nur ausgeglichen werden konnte, indem Deutschland Anwerbeabkommen mit Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien geschlossen hat. Genau, und durch Arbeitsmigrantinnen oder sogenannte Gastarbeiter. Die Anstellung von Gastarbeiterinnen eignet sich auf besondere Weise, weil sie laut Dachverband der deutschen Arbeitgeberverbände Arbeitsmarktanforderungen nach oben und nach unten angeglichen werden können. Also das bedeutet konkret, dass man sie konjunkturbeginnend einstellen oder entlassen kann, eben wie es einem gerade passt. Das hat zwar offiziell geendet 1973 mit dem Anwerbestopp, aber eine staatlich organisierte Anwerbung von Arbeitsmigranten ist heutzutage auch gar nicht mehr notwendig, weil durch Geflüchtete und Familiennachzug genug migrantische Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Genau. Die Existenzbedingung für Rassismus in der Einwanderungsgesellschaft ist dann, also ist ähnlich wie beim Kolonialrassismus, genau die Reduktion auf die physische Reproduktion. Wenn man sich mal die Erfahrungsberichte von so türkischen Gastarbeitern anschaut, dann beklagen sie sich über die Unterbringung in Heimen auf den Betriebsgeländen, die fehlende Privatsphäre, die kasernartigen Reglements, die normale Freiheiten erwachsener Männer vielfach verletzten. Sie wurden dann sehr unangenehm empfunden. Viele Migranten haben unter starkem Konsumverzicht gelebt und auch eben ohne ihre Familien und sozial total isoliert. Das heißt, auch sie waren in erster Linie auf ihr Überleben reduziert. Das fasst zum Beispiel Werner Ruf zusammen, als fest steht für den Rassisten, dass die Billigarbeitskräfte, egal welcher Nation, Kultur oder Rasse sie entstammen mögen, den Schritt zum mitteleuropäischen Kulturmenschen allesamt noch nicht geschafft haben. Genau. Was die Arbeitsmigranten in Deutschland ganz konkret gemacht haben, ist, den Deutschen zum Aufstieg zu verhelfen. Das heißt, dadurch, dass Gastarbeiter in Deutschland angeworben wurden und vor allem in den Niedriglohnsektoren des Arbeitsmarktes eben angesiedelt wurden, war es 2,3 Millionen Deutschen möglich, von Arbeiter in den Angestellte-Positionen aufzusteigen. Das heißt, hier kann man auch wieder sozusagen sehen, wie hier sozusagen eine Differenzierung entsteht zwischen Migrantinnen, die in erster Linie in den Niedriglohnsektor eingebunden werden, und den Deutschen, die es dadurch möglich ist, aufzusteigen. Genau. An diesem Punkt genau, kommt es noch nicht zum Rassismus. Besonders im Zusammenhang mit diesem Rassismus kann man eigentlich den Zusammenhang von Rassismus und Krise sehr gut beobachten. Das heißt also, wie wir alle wissen, hat es in Deutschland auch vor Anwerbung der Gastarbeiterinnen schon Rassismus gegeben. Also die Post-NS-Deutschland war, glaube ich, genau, also es hat sozusagen schon einen präexistierenden Rassismus in Deutschland gegeben, den haben die Gastarbeiterinnen aber noch nicht so empfunden wie die rassistische Konjunktur, die in den 80er Jahren erst so richtig losging. Das heißt, damals war es noch relativ ruhig, Deutsche und Migrantinnen haben relativ getrennt voneinander gelebt, das heißt, von dem Rassismus, der in Deutschland schon existiert hat, haben sie in dieser Form zumindest noch nicht so viel mitbekommen. Oder der hat sich zumindest nicht gegen sie konkret gerichtet. Das heißt, der gewalttätige Rassismus, der sich erst ab den 80ern entwickelt hat, kann durch die reine Anwesenheit der Migrantinnen gar nicht erklärt werden, weil sie ja schon ungefähr 30 Jahre sich in Deutschland aufgehalten haben, bevor es überhaupt zu diesen gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist. Wenn man sich also mal anguckt, was da die konkreten Krisenfaktoren waren, zum Anwerbestopp 73 ist es gekommen im Kontext der Ölpreiskrise 73, in der die meisten westlichen Industriestaaten von der härtesten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg betroffen wurden. Und im Höhepunkt der rassistischen Gewalt, also 1990, kommt auch noch die Wiedervereinigung als Krisenfaktor dazu. Also während 1972 noch die 2 Millionenste Gastarbeiterin begrüßt und vom Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit und vom bayerischen Arbeitsminister empfangen wird und mit Sekt, Blumen und einem tragbaren Fernseher geschenkt wird, werden sie sozusagen unmittelbar später, wird ihre Anwesenheit problematisiert. Also eigentlich sozusagen 72 werden sie noch begrüßt, 73 ist der Anwerbestopp und das heißt dann, gut, die müssen jetzt alle wieder zurück. Wieder erwarten hat der Anwerbestopp aber nicht dazu geführt, dass die Arbeitsmigrantinnen vermehrt in die Entsendeländer zurückgekehrt sind, sondern sie haben angefangen, sich in Deutschland niederzulassen und an ihre Familien nachgeholt. Und dazu kommt auch nochmal, dass Mitte der 80er vermehrt Asylsuchende und Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, Deutschland muss sich plötzlich mit seiner Realität als Einwanderungsland auseinandersetzen. Für diese für die Deutschen unerwartete Wendung schreibt Max Frisch 1965, man hat Arbeitskräfte berufen und es kommen Menschen. Das heißt, an diesem Punkt stehen Migrantinnen und Deutsche in einem gesellschaftlichen Verhältnis, das eben auch Konkurrenz bedeutet auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, in Schulen und in Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe. Und dieses Konkurrenzverhältnis bietet eben die Möglichkeit, innerhalb der Krise soziale Probleme wie Wohnungslosigkeit, Kriminalität und soziale Deklassierung rassistisch zu erklären, indem man nämlich, dadurch, dass die verstärkte Einwanderung und die Existenz der MigrantInnen und die Krise zeitlich zusammenfällt, ist es sehr einfach für rassistische Diskurse da einen Zusammenhang zu behaupten. Und wie Rassismus Empathie und Mitgefühl organisiert, sieht man dann eben in den 30er Jahren zum Beispiel rassistischen Anschlag auf das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen, wo Menschen eben drumherum stehen und die Brandstifterin beklatschen und Rettungskräfte am Durchgehen hindern, während zu befürchten ist, dass in diesem Haus Menschen verbrennen. Also mit dem Familiennachzug und der Eingliederung in der zweiten Generation von MigrantInnen in deutsche Schulen entstehen eben auch, nennen wir es mal, soziale Probleme, die einen politischen Diskurs um Integration begründen. Zur Bildungsintegration von MigrantInnen zweiter Generation werden Förder- und Ausländerklassen begründet und es findet so eine soziale Segregation von migrantischen Kindern und deutschen Kindern statt. Diese Integrationsdebatte wird sich dann auch noch auf andere gesellschaftliche Bereiche ausweiten und MigrantInnen wird nachgesagt, dass sie in Parallelgesellschaften leben und sich nicht in deutsche Werte und Rechtsnormen integrieren. Wie paradox diese Integrationsforderung ist, sieht man eben daran, dass kulturelle Fremdheit ein oberflächliches Problem zu sein scheint. Also türkische Putzfrauen sind akzeptabel, bei syrischen Hausärztinnen muss man dann schon mal gucken. Also dass es eigentlich einen Zusammenhang von Rassifizierung und Klasse gibt, lässt sich genau an dieser Debatte eben nachverfolgen. Die Logik dahinter lässt sich eben mit dieser Pufferfunktion, die Gastarbeiterinnen hatten, erklären. Das heißt, es gibt sozusagen ein objektives Interesse daran, Arbeitsmigrantinnen in unteren Sektoren des Arbeitsmarktes zu beschäftigen, solange sie sozusagen die billigen Aufgaben erledigen und vielen Deutschen eben den Aufstieg ermöglichen. Sobald sie aber aus dieser Position heraustreten, wird diese Interesse ihrer Erhaltung als Puffer sozusagen zu einem Ressentiment und dann geht es eben um Konkurrenz. Und auch hier wird dann wieder so ein widersprüchliches Moment im Rassismus deutlich, weil für die MigrantInnen wird ihre Fremdheit problematisiert und eine absolute Anpassung an die deutsche Gesellschaft gefordert und gleichzeitig wird dieses Verhalten in Form von Ressentiments dann wieder sanktioniert. Also diese soziale Ungleichheit zwischen als Ausländer rassifizierten Menschen und Deutschen und die rassistische Gewalt gegen MigrantInnen kann eben nicht nur aus einer bloßen Kontinuität des alten Rassismus begriffen werden, sondern es sind neue gesellschaftliche Verhältnisse, die genau diesen eben hervorbringen. Also was wir hier vergleichend herausziehen können, ist, dass es eben eine spezifische Verschränkung von Rassismus und kapitalistischen Produktionsverhältnissen oder Klassengesellschaft im Allgemeinen gibt und das sozusagen eine oberflächliche Analyse vom Kapitalismus eigentlich implizieren müsste, dass das Kapital farbenblind ist, weil es den Kapitalisten ja egal sein kann, wer für sie arbeitet, solange sie eben ausbeutbar sind. Und das rassistische Gewalt ist ja eigentlich für die Kapitalakkumulation ja auch gar nicht produktiv, aber genau da steckt eben dieses widersprüchliche Moment im Rassismus und deswegen kann man es nicht nur einfach als irrationalen Hass oder als funktionale Ideologie erklären, sondern es ist irgendwo auch noch anders. Was eben zentral ist, ist eben diese Differenz zwischen Ausbeutung und Überausbeutung und das ist eigentlich diese Existenzbedingung für Rassismus. Genau. Was auch noch festgehalten werden sollte, ist die Zugehörigkeit zu einer rassifizierten Gruppe durch die zeitliche und räumliche Verortung bei der Einbindung in die kapitalistische Produktionsweise eben bestimmt ist. Das heißt, es ist nicht, also wenn man sozusagen Rassismus als exklusives historisches Phänomen, zum Beispiel nur in Bezug auf Kolonialrassismus begreift, dann müssen wir sozusagen verstehen, warum es gerade diese Menschen sind, die von Rassismus betroffen waren, und es hat eben nichts damit zu tun, dass sie eine bestimmte körperliche Beschaffenheit haben und auch nichts damit, wie Rassisten das vielleicht erklären würden, dass sie besonders faul sind oder nicht, sondern damit, dass sie sich eben an einem bestimmten historischen Zeitpunkt, an dem das Kapital eben expandiert ist, an einem Ort befunden haben, an dem man sie als Arbeitskräfte eben einfach extrahieren und dann ausbeuten kann. Für den neuen Rassismus wird ja oft der Begriff Fremden- oder Ausländerfeindlichkeit benutzt. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass der Rassismusbegriff in den meisten westlichen Gesellschaften sich im Anschluss an den Nationalsozialismus, die Apartheid in Südafrika und die Segregation und die Sklaverei in den USA bezogen hat und deswegen ausschließlich einen biologistisch argumentierenden Rassismus als Rassismus klassifiziert. Wenn man sich die aber genau anguckt, dann argumentieren eigentlich beide Rassismen, dass die Rassifizierten minderwertig sind, dass sie kulturlos sind, und so weiter und so fort. Also man kann gemeinsame Bilder schon auch erkennen. Und dass Kulturalismus und Biologismus eigentlich beide Bestandteil von allen Rassismen sind, wenn man sie sich mal konkret empirisch anguckt. Und dass sie sich eben argumentativ immer zwischen diesen Polen bewegen, zwischen Kulturalismus und Biologismus. Was aber alle machen, ist, eine Identität von Körper und Kultur zu behaupten. Was Rassismus außerdem auszeichnet, ist, dass er eben genau klassenübergreifend argumentiert. Also dass durch rassistische Ideologien diejenigen geeint werden können, die materiell wenig gemeinsam haben, weil eben eine Gemeinschaft imaginiert werden kann, die von Menschen, die lebensweltlich eigentlich überhaupt keine Überschneidungen haben. Und dadurch kann Rassismus dann auch wieder zum Beispiel ein funktionales Moment auch in konkreten Klassenkämpfen haben. Das kann man sich historisch angucken, zum Beispiel in Südafrika, wie in Klassenkämpfen die weiße Arbeiterklasse durch rassistische Argumente eben mit eingebunden wurde und gegen die schwarze Arbeiterklasse und dadurch auch konkrete Arbeitskämpfe verhindert werden konnten, also von Seiten der Kapitalbesitzerinnen und Arbeitgeberinnen. Genau. Also, und ich glaube, das ist eben nochmal ein wichtiger Punkt, also einerseits zu sagen, dass Rassismus klassenübergreifend argumentiert, und aber gleichzeitig auch festzustellen, dass durch Rassismus auch eine bestimmte Position in der gesellschaftlichen Produktion auch markiert wird. Genau, das ist immer so ein bisschen beides. Und damit, also genau, ein weiterer wichtiger Aspekt wäre vielleicht auch nochmal, dass Rassismus so eine Art Ausschluss durch Einbeziehung ist. Also Rassismus ist nicht einfach nur ein Ausschluss, sondern es geht immer darum, Menschen, mit denen man in ein gesellschaftliches Verhältnis getreten ist, innerhalb der Gesellschaft in eine bestimmte Position zu versetzen. Und dadurch sehen wir eben auch, inwiefern Rassismus ein modernes Phänomen ist und nicht einfach was, was ahistorisch schon immer existiert hat, sondern es hat ganz spezifisch auch, also das, was wir heute als Rassismus bezeichnen, hat ganz spezifisch mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise zu tun, weil dadurch eben erst das, was wir Weltmarkt nennen, geschaffen wurden und überhaupt erst Menschen gesellschaftlich mit einbezogen wurden, die früher zu dem man früher eher vereinzelt Beziehungen hatte. Also der US-amerikanische Historiker Winthrop Jordan schreibt zum Beispiel, dass es auch, keine Ahnung, aus dem 12. und 13. Jahrhundert vielleicht noch Reiseberichte gibt von englischen Reisenden. Die haben AfrikanerInnen, also die haben die dunkle Haut schon auch kommentiert, aber es waren in erster Linie andere Kaufmänner, mit denen sie in Kontakt getreten sind und nicht Menschen, die in erster Linie rassistisch markiert wurden. Genau, das bedeutet, das ist ein materialistischer Rassismusbegriff, Rassismus als soziales Verhältnis begreift zwischen Menschen, die auf unterschiedliche Weise in die kapitalistische Produktion mit einbezogen wurden, aber eben auch in die Subjekte hineinwirkt und über die ökonomische Sphäre hinausgeht. Genau, und wie sich die jeweiligen Rassismen eben ausgestalten, kann man nur in den historischen, also in den konkreten historischen Bedingungen analysieren, in denen sie stattfinden, und jetzt nicht eine abstrakte Rassismusdefinition aufstellen, sondern man muss sich schon auch immer die konkreten historischen Verhältnisse angucken, in denen die jeweiligen Rassismen entstanden sind. Genau. Dann zu den Implikationen für den Antirassismus. Genau, ich hatte in der Einleitung ja schon angedeutet, dass das allgemein verbreitete Bild des Rassismus ist, dass es eben nur ein Vorurteil ist über Menschen aus anderen Kulturen oder fälschlich angenommenen Rassen. Das heißt, die Antwort darauf ist, dass Rassismus in erster Linie ein individuelles Einstellungsproblem ist, auf das pädagogisch reagiert wird. Also in den 90er Jahren hat sich in Deutschland ja die sogenannte Migrationspädagogik daraus entwickelt. Und man kann so Sachen wie interkulturelle Trainings machen und so weiter. Und das ist sozusagen so die liberale Antwort auf Rassismus. Das Problem dabei ist, das Problem, was so im Liberalismus im Allgemeinen besteht, ist, dass man vom Standpunkt des Individuums ausgeht und damit eben die Gesamtheit, also damit struktureller Rassismus eigentlich sowas wie die Gesamtheit aller rassistischen Einstellungen in einer Gesellschaft wäre. Das ist aber eine liberale Haltung, oder vielleicht jetzt im Neoliberalismus nochmal so ein Aufschwung, dass eben Gesellschaft nicht denken kann, sondern irgendwie nur so einzelne Individuen, die für sich Dinge tun und so, und dann muss man das nur pädagogisch und durch politische Bildung adressieren und denen einfach nur erklären, dass Rassismus nicht mehr existiert oder dass Rassen nicht biologisch existieren und dass das dann irgendwie funktioniert. Aber wenn man mal also mit einem Rassisten geredet hat oder wenn man sich mal angeguckt hat, wie andere Leute mit Rassisten reden, dann scheint es irgendwie nicht so richtig aufzugehen, dass man ihnen sagt, du, Rassen existieren gar nicht, und die Person wird wahrscheinlich immer noch rassistisch sein. Das heißt, dass dieses große Projekt des liberalen Antirassismus des 20. Jahrhunderts, diese groß angelegte UN-Studie, die widerlegt hat, dass Rassen eben nicht existieren, ich würde jetzt nicht sagen, nichts gebracht haben, aber Rassismus existiert immer noch, und rassistische Gewalt hat danach nochmal eher nochmal einen größeren Aufschwung erfahren, als dass es dadurch irgendwie abgeschafft wurde. Genau. Also so ein weiteres Argument, was man aus dieser Ecke oft hört, ist, dass so Rassisten erwidert wird, die sowas sagen wie Ausländer raus, dass das eigentlich totaler Quatsch ist, weil MigrantInnen ja total produktiv sind für diese Wirtschaft und keine Ahnung, wie viele Milliarden plus für das Bruttoinlandsprodukt durch ausländische Arbeitskräfte erwirtschaftet wurde. Aber hier merkt man dann auch wieder, dass sozusagen Rassismus auf diesen einen Teilbereich reduziert wird, nämlich auf die irrationale rassistische Gewalt. Und alles, was davor kommt, sozusagen nicht als Rassismus begriffen oder zumindest nicht als etwas, was im Zusammenhang mit rassistischen Ressentiments steht. Das andere Problem an dieser Argumentation ist ja auch, dass die Tatsache, dass Menschen überhaupt auf Arbeitskräfte reduziert werden, überhaupt die Existenzbedingung für Rassismus ist, weil eben genau diese Reproduktion, also diese Reduktion auf Arbeitskraft und diese Überausbeutung, die genau daraus wächst, wie gerade schon hergeleitet, genau die Existenzbedingung von Rassismus ist. Ich hatte jetzt noch ein Zitat in der Präsentation. Genau, das, es gibt so ein Buch, das heißt Vielfalt als Chance, und da wird eben, also da geht es eben genau darum, diesen, also zu erklären, inwiefern Rassismus, also Rassismus total irrational für diese Gesellschaft ist und dass Deutschland sich ja eigentlich wirtschaftspolitisch einen großen Gefallen damit tun würde, Rassismus zu dekonstruieren. Ich lese das Zitat mal vor. Deutschland war schon immer ein Land voller Vielfalt, das gilt erst recht für die Zeit nach 1945. In dieser Zeit hat zugleich Europa gelernt, seine Vielfalt als Reichtum zu begreifen. Also, ich finde das irgendwie besonders perfide, weil das irgendwie impliziert, dass auch der Nationalsozialismus in erster Linie sozusagen seine rassistischen Argumente gezogen hat aus der fehlenden Wertschätzung von Menschen und nicht begriffen hat, dass das eigentlich Menschen sind, die total produktiv sind für die Wirtschaft. Aber ja. Genau, also das Problematische daran ist nicht der inhaltliche Wahrheitsgehalt von diesem Argument, sondern es ist ja faktisch richtig, dass Rassen nicht existieren. Und es ist auch faktisch richtig, dass diese Wirtschaft nicht funktionieren würde, wenn nicht ausländische Arbeitskräfte mit eingebunden werden würden, auch wenn das sozusagen im allgemeinen Diskurs keine wirkliche Wertschätzung dafür gibt, sondern die Tatsache, dass Menschen auf ihr Potenzial als Arbeitskräfte eben reduziert werden und es nicht begriffen wird, dass das in einem konkreten Zusammenhang mit Rassismus steht. Die Verschränkung von Rassismus und Produktionsverhältnissen kann nicht gesehen werden und die Tatsache, dass zum Beispiel ein ethnisch segmentierter Arbeitsmarkt objektiv existiert, also wenn man sich mal so anguckt, wer in den Niedriglohnsektoren arbeitet, dann sind das in erster Linie MigrantInnen, dann kann das nur erklärt werden aus rassistischer Einstellung von Arbeitgeber, die irgendwie entweder nur MigrantInnen einstellen, wenn sie in unteren Sektoren Arbeitgeber sind, beziehungsweise dass sie so rassistisch sind, dass sie qualifizierte Ausländer nicht einstellen, wenn sie sich für Jobs in höheren Stellen bewerben. Und das ist natürlich auch ein Problem, aber daraus kann man sich sozusagen diese offensichtliche soziale Diskrepanz, die wir beobachten können, nicht erklären lassen. Zumindest nicht aus diesem individuellen Einstellungsproblem. Genau. Das heißt, wir haben sozusagen durch diese Vorurteilspädagogik einen Rassismusbegriff, der schon auch ein gewisses Problembewusstsein hat, weil er die Existenz von Rassismus ja anerkennt und auch abschaffen will. Aber dadurch, dass eben Gesellschaft nicht gedacht werden kann über Individuen hinaus, kann eben auch Rassismus als das, was es ist, gar nicht wirklich erkannt werden. Also es ist schon so ein falscher Bezugsrahmen, wie es eigentlich eingeordnet wird. Das kennen wahrscheinlich alle, dieses berühmte Zitat von Margaret Thatcher. Es gibt sowas wie Gesellschaft nicht, es gibt nur individuelle Männer, Frauen und ihre Familien. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Idee, von der ausgegangen wird, wenn an solche sozialen Probleme herangegangen wird. Und deswegen können sie überhaupt gar nicht adäquat adressiert werden. Genau, bin ich auch schon fast am Ende. Genau, ich habe jetzt in diesem Vortrag den Fokus sehr stark auf dieser schematischen, ökonomischen Ebene gelegt, also was so rassistische Bilder angeht, was so psychologische oder psychoanalytische Aspekte angeht und was es zum Beispiel auch konkret mit den Betroffenen macht, darauf konnte ich jetzt nicht eingehen, weil das auch den Rahmen sprengen würde, weil es nochmal so ein großes Feld ist. Also mir ging es jetzt in erster Linie darum, aufzuzeigen, was sozusagen die Existenzbedingung für Rassismus ist und wie aus der kapitalistischen Produktionsweise diese Ideologie überhaupt erst entstehen kann, damit man sozusagen mit diesem Bezugsrahmen über dieses rassismusfreie Vorurteil hinausgehen kann. Und dass eine Haltung, die sozusagen falsche Verhältnisse nur im Bewusstsein dekonstruieren will, am Ende eigentlich total affirmativ ist, hat Marx auch schon in der deutschen Ideologie formuliert. Diese Forderung, das Bewusstsein zu verändern, läuft auf die Forderung hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren. Das heißt, es vermittelt einer anderen Interpretation anzuerkennen. Und genau das ist eben der Punkt. Also das Problem nur im Bewusstsein zu dekonstruieren, bedeutet, die materiellen Verhältnisse als solche eigentlich anzuerkennen. Genau. Und diese Differenzierung, die in dem materialistischen Rassismusbegriff existiert, diese Widersprüchlichkeit, die thematisiert werden kann, auch so ein bisschen diese Dialektik, die in dem materialistischen Rassismusbegriff steht, die, würde ich sagen, kann man nur aus einer, also die eben aus genau dieser Perspektive analysieren, aus der marxistischen, materialistischen. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was das konkret für die politische Praxis auch noch eine Konsequenz hat, wie sinnvoll es ist, zum Beispiel Antirassismus und Klassenpolitik zu trennen und was sozusagen auch das konkrete Ziel ist einer antirassistischen Politik. Also wenn wir zum Beispiel thematisieren, dass MigrantInnen überproportional in der Arbeiterklasse vertreten sind, geht es uns darum, ein proportionales Verhältnis von Rassifizierten und Nicht-Rassifizierten in den Klassen zu erzielen? Oder geht es darum, genau diese gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt abzuschaffen? Und ich würde argumentieren, dass diese proportionale Verteilung nicht nur was ist, was wir nicht wollen können, sondern dass es auch gar nicht möglich wäre, weil ohne diese Form von Differenz, Ausbeutung und Überausbeutung kapitalistische Produktionsweise eben nicht